Das Königtum vermochte der Habsburger aus seinem tiefen Sturz nicht mehr zur alten Größe emporzureißen. Er hat dies als Realpolitiker als unmöglich erkannt. Denn nachdem das Kaisertum die große Schlacht um den Besitz der Universalmacht gegen das Papsttum verloren, war die Front der deutschen Königsmacht, von der ja in all diesen Jahren des Kampfes immer wieder Kräfte abgezogen worden waren, durchbrochen, ja an manchen Stellen wie in Italien und Burgund nahezu aufgelöst. Rudolfs Verdienst ist es, überhaupt der Krone wieder eine, wenn auch bescheidene, Eigenposition errungen zu haben. Wäre ihm die Sicherung der Nachfolge Albrechts gelungen, hätte vieles ein anderes Gesicht gewinnen können. So sind es letzten Endes doch der Eigennutz und die Kurzsichtigkeit der Fürsten gewesen, die diesen Herrscher zum Schaden des Reiches um die volle Ernte seines Lebens betrogen. Nach dem Tode Rudolfs geht die Mehrheit der Kurfürsten über Albrecht hinweg und wählt den tapferen Kriegsmann Adolf von Nassau, 1292 bis 1298, den Günstling der rheinischen Kurfürsten. Aber was bedeutet er neben Albrecht? Diesem verglichen ist Adolf wirklich der arme Graf, den der Bettelsack drückt, wie einst Ottokar in seinem zornigen Übermut den ungleich reicheren Rudolf genannt hat. Dabei muss er für die zweifelhafte Königskrone an Handsalben und Unkosten den gesamten Besitz seines erst jungen Geschlechtes verpfänden. Nach fast einem Jahr Feilschens und Intrigierens der Kurfürsten wird Adolf am 1. Juli 1292 gekrönt. Auf dem Böhmenkönig gestützt, sucht sich der König eine Hausmacht zu erwerben, wobei er aber mit kaum verborgener Begehrlichkeit und weit größerem Ungestüm als der alte Rudolf zu Werke geht. Er zieht Meißen als ein erledigtes Reichslehen ein und erobert, Streitigkeiten im Haus der Wettiner nützend, auch Thüringen. Um sich finanziell zu festigen, verkauft er 1294 an den Italiener Matteo Visconti das Reichsvikariat von Oberitalien, wo schon wahre Ewigkeiten kein deutscher König mehr erschienen ist. Ein Versuch, mit den Engländern verbündet gegen Frankreich zu Felde zu ziehen, scheitert infolge eines demütigenden päpstlichen Verbots. Bald verdüstert sich der Himmel unheilvoll für den König, da sich der Böhme mit seinem österreichischen Schwager versöhnt und der Wettiner Friedrich der Freidige, der Markgraf von Brandenburg, der Herzog von Sachsen und der Mainzer der Fronde beitreten. Nach Abschluss dieses Bündnisses wird im Juni 1298 über Betreiben des Mainzers die Absetzung Adolfs und die Wahl Albrechts durch vier Kurfürsten vollzogen. Der unverzagte König rückt mit einem Heer von Rittern und Städtern gegen die Fürstenverschwörung, vermag aber Albrecht, in dessen Heere sich viele böhmische und ungarische Reiter befinden, nicht vom Rhein fernzuhalten. In der entscheidenden Schlacht auf dem Hasenbühl bei Gollheim stürmt Adolf gegen die weitaus bessere Stellung Albrechts an und sucht, obwohl durch einen Sturz vom Ross bereits außerstande, einen Helm zu tragen, seinen hartherzigen Gegner persönlich zum Kampf auf. Durch einen Schwerthieb des Habsburgers verletzt, ist er bald darauf im Getümmel gefallen. Der Österreicher bleibt Sieger. Er ist in der angenehmen Lage, sich sogleich durch Freilassung zahlreicher Gefangener Gunst zu erwerben. Dem gefallenen Adolf aber wird von seinem Gegner der Platz in der Speyerer Kaisergruft versagt. Er ist erst nach der Ermordung Albrechts dorthin gelangt. Nach der Schlacht noch einmal von den Kurfürsten gewählt, wendet sich König Albrecht I., 1298 bis 1308, durch Franken, wo er einer von Rotenburg aus entstandenen Judenverfolgung aus Gründen der Sicherung der Judensteuer Einhalt gebietet, nach Nürnberg. Dort hält er im vollen Glanz des alten Königtums Hoftag und die Kurfürsten versehen die Erzämter. Als aber der ehrgeizige Gerhard von Mainz erkennt, dass Albrecht nicht der Mann ist, der sich gängeln zu lassen, dass er planmäßig darauf hinarbeitet, seinen Sohn Rudolf zum deutschen König wählen zu lassen und damit die Erblichkeit der Krone anzustreben, gibt es die ersten Zusammenstöße. In Toul, vereinbart Albrecht mit dem französischen König Philipp IV., der eben damals von Papst Bonifaz VIII. Schwer bedrängt wird, ein Ehebündnis zwischen seinem Sohn Rudolf und Blanka, der Schwester des französischen Königs. Dieser aber fordert die deutschen Kurfürsten zu Bürgen des Vertrages, in welchem Rudolf der Alleinbesitz Österreichs, der Braut aber als Morgengabe das Elsass und Freiburg versprochen wird. Die Kurfürsten von Albrecht nach Tulln mitgebracht verweigern die Unterzeichnung, wobei der Mainzer dem König geradeaus sagt, er habe noch mehrere Könige in seiner Jagdtasche. Trotzdem kommt das Bündnis mit dem Franzosen zustande, eine wertvolle Stütze für den Habsburger, dem der Papst die Anerkennung versagt, indem er ihn als Königsmörder bezeichnet. Die vier rheinischen Kurfürsten beschließen in einem Bündnis zu Heimbach, Albrecht als Königsmörder vor das Gericht des Pfalzgrafen zu ziehen. Aber der König zeigt den Übermütigen, wer der Herr ist. Im äußersten Nordwesten eben im Begriff, die frei gewordenen Grafschaften Holland, Seeland und Friesland einzuziehen und den französierten Hennegauern diese fetten Bissen abzujagen, vernimmt er von dem Bündnis und kehrt sofort um. Er trifft seine Gegner, indem er am Rhein die unrechtmäßigen Zölle, die vor allem die Kurfürsten erheben, aufhebt, bald darauf auch alle seit Friedrich II. Ungebührlich erhobenen Rheinzölle. Die Städte am Rhein, die ihren Handel kräftig aufblühen sehen, werden nun dem Papst nicht mehr glauben, wenn er in einer Bulle des Jahres 1301 den König vor seinen Richterstuhl lädt und ihm die Verfolgung der Kirche zum Vorwurf macht. Auf Anregung Albrechts gründen sie einen neuen Landfriedensbund, während der König durch eine schnelle Belagerung von Heidelberg den Pfalzgrafen am Rhein zur Unterwerfung zwingt. Dann geht es gegen den Mainzer, dessen feste Plätze Bingen und Burg Klopp mittels eines krebsähnlichen Belagerungsgeräts bezwungen werden. Der alte Intrigant Gerhard muss sich 1302 unterwerfen, bald auch der Kölner Erzbischof Wigbold von Holte, dann auch Dietrich von Nassau, der Trierer. So hat mit dem König die Reichsgewalt einen glänzenden Sieg errungen. Inzwischen ist der Papst in seinem Kampf mit dem französischen Königtum, anders als bei den Deutschen, auf den Widerstand des französischen Volkes gestoßen. Er bedarf der Hilfe und erkennt den nun früher verdammten Königsmörder Albrecht an. Es kommt ein Bündnis gegen den Franzosen zustande, in welchem sich allerdings der Habsburger verpflichtet, seinen Sohn Rudolf nicht zum König wählen zu lassen. Doch soll Albrecht dafür vom Papst die Erblichkeit der Deutschen und der Kaiserkrone verlangt haben. Alle Reichsangehörigen, die an Frankreich den Lehenseid geleistet, darunter die Herren von Bar, Lothringen und Burgund, werden von Rom ihrer Verpflichtung ledig gesprochen. Aber unter dem Eindruck seiner schweren, in Italien erlittenen Niederlage stirbt der Papst noch in demselben Jahre und die Kurie orientiert sich, Folgen schwer für die Zukunft nach Frankreich hin.